verdammtes Mädchen, mein liebes kleines Mädchen. Ich fand dich, mein Mädchen, in der Dunkelheit, mein Mädchen. Ich fand dich im Mondenschein, wir zwei vereint und doch allein. Wir zwei vereint und doch allein, ach Glück, wie kannst du schöner sein. Verdammtes Mädchen, mein liebes kleines Mädchen, du böses, böses Mädchen. Ich fand dich, mein Mädchen, deine Lippen kirschenrot. Sie suchen mich ein auf und null. Herz, es springt so wunderbar. Ist das ein Traum oder ist es wahr? Oh, einsames Mädchen, mein liebes kleines Mädchen, oder strebendes Mädchen. Ich fand dich, mein Mädchen, den Mond sah ich ein letztes Mal, bedeckt von seinem kalten Strahl. An meinem Hals auch schon dein Mund, die Sache wurde ungesund. Oh, einsames Mädchen, einsames Mädchen. Ich fand dich, mein Mädchen, in der Dunkelheit, mein Mädchen. Ich fand dich, mein Mädchen, ja, ich fand dich, mein Mädchen, ich fand dich, mein Mädchen.